Schmöllers Alternative 2. Der Fahrgast hat Pech. Vollbesetzter Zug auf einem gottverlassenen Haltepunkt oder einem völlig chaotischen Bahnhof. Der Fahrgast schlüpft durch die sich schließende Tür, will sich schweißgebadet durch die im Gang dicht an dicht stehenden schieben, aber merkt nach 10 Minuten, dass der Zug dafür zu voll ist. Außerdem versperren ihm 2 breitschultrige amerikanische Oktoberfestbesucher den Weg, die selber kein Ticket haben, aber Kurt Schmöller kommen sehen und vermeiden wollen, dass der Zugbegleiter bis zu ihnen vordringt. Hey, Sie da! Ja, der Schwitzende. Wo wollen Sie denn hin? Da sind Sie. Ich brauche noch... Ruhe, die Fragen stelle ich. Und ich frage Sie, wo ist Ihr Ticket? Ich brauche noch eins. Sie brauchen noch eins? Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Und warum sind Sie stattdessen vor mir geflüchtet? Aber ich bin nichts. Ich weiß genau, was Sie wollten. Sie wollten sich die Beförderung erschleichen. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Was halten Sie vom doppelten Beförderungsentgelt? Aber ich... Werden Sie nicht unverschämt, sonst hole ich den Zugführer. Der lässt den Zug am nächsten Haltepunkt anhalten. Und dann ruft er die Bundespolizei. Klar? Bitte. Ich wollte doch nur... Ich warne Sie. Wenn Sie noch einen Schritt auf mich zukommen, werden Sie es bitter bereuen. Ich frage noch einmal und zum letzten Mal. Sind Sie mit dem erhöhten Beförderungsentgelt einverstanden? Zuzüglich 40 Euro Schwarzfahrergebühr, zuzüglich 10% Bordpreisaufschlag und zuzüglich 50% Aufschlag für Blauhemdenträger? Na los, antworten Sie, oder ich. Ja, ich bin einverstanden. Hier, nehmen Sie meinen Geldbeutel und meine Armbanduhr. Welches der beiden Szenarien Ihnen zustoßen kann, hängt vom bloßen Zufall ab. Denn auf See und vor Gericht sind Sie in Gottes, in Zügen aber in des Zugbegleiters Hand.